Okay, so tonight we have a guest speaker. Heute Abend haben wir einen Gastsprecher. And his name is Phil, and his wife is Karina. Sein Name ist Phil, seine Frau ist die Karina. And he's Austrian, his mother's British. Er ist Österreicher, seine Mutter ist Engländerin. And he's a Christian 20 years, and she's a Christian 15 years. Er ist seit 20 Jahren Christ, sie ist seit 15 Jahren Christ. Karina works for the kindergarten. Karina arbeitet auch im Kindergarten bei uns. And Phil works for a pharmaceutical company from America. Der Phil für ein Pharmaunternehmen aus Amerika. They have two kids, 3 and 6. Sie haben zwei Kinder, 3 und 6. They attend the Vineyard Church. Und sie gehen in die Vineyard-Gemeinde. Okay, he's going to start with a film, and then he'll come on. God, this is my prayer. This is my prayer that they give us back our heart, and that we can take back our heart from where our heart has been. Das ist unser Gebet, dass wir unser Herz wieder ergreifen bekommen, dass wir es zurückbekommen, Vater. God, where we've shared our love with stuff, with pornography or bad thoughts. Wo wir unser Herz und unsere Liebe einfach geteilt haben mit Pornografie, mit schlechten Gedanken. I just want to ask that we take back our hearts and give it to you and that you fill us with your love, God. Und Herr, wir bitten, dass wir unser Herz ergreifen können, dass wir es dir geben können, auf dass du es füllst. That we can share our heart with friends. Dass wir unser Herz teilen können mit Freunden. With our partner, if we have a partner. Mit dem Partner, wenn wir einen Partner haben, eine Partnerin. And that you will clean our hearts from what dirt's come into our heart, God. Und dass du unser Herz reinigst von diesem Dreck, der mir wieder in unser Herz hineinkommt. Amen. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. This is actually not a pornographic song. It's a song by Herbert Grönemeyer and it's about a girl. Und das ist eigentlich kein pornografisches Lied, aber es ist ein Lied von Herbert Grönemeyer über eine Frau. I hope he will forgive me. I hope he's not here today. I guess he's in Germany. Also ich hoffe, er vergibt mir. Er ist sicherlich nicht hier, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, er ist in Deutschland. Pornography is the issue. I thank you for the invitation. It's an honor to be here. Und das Thema Pornografie ist eine Ehre, einfach das hier verkünden zu dürfen, darüber zu sprechen. And it's not the simplest issues and there's a lot of trust put in us that we kind of be good boys and girls when we talk about this today. Das ist kein einfaches Thema und da ist sehr viel Vertrauen in uns gesetzt worden, dass wir uns auch hier ganz brav benehmen. And we'll behave, we'll try our best, yeah. Und wir werden unser Bestes hier geben. I was 8 or 9 years old. Ich war 8 bis 9 Jahre alt. And I was at this park. Und da ging ich durch einen Park. And I was seeing one of these magazines lying on the floor. Und da fand ich auf dem Boden eines dieser Magazine. Es lag da auf dem Boden einfach. And there were some weird things in there. Und da waren diese seltsamen Dinge dort. Nobody ever had talked with me. Niemand hat zu mir da zuvor drüber gesprochen. I don't know what I was seeing there really, except that I knew it wasn't not quite nice. Also ich habe gar nicht gewusst, was ich da sehe, und ich habe so gedacht, naja, das ist wirklich nicht so ganz nett. But it was a bit nice. Aber irgendwie war es dann doch interessant. And I was very disturbed. Und ich war da sehr aufgewühlt. I didn't know what was going on in my heart. Ich wusste gar nicht, was da stattfindet in meinem Herzen. I remember also once in a cellar, we three boys, we were sitting in a cellar. Und es geschah auch einmal, da waren wir drei Jungs, wir waren im Keller. With this computer game. Und da gab es dieses Computerspiel. That a friend gave us. Ein Freund gab es uns. And he was a nice friend. Das war doch eigentlich ein netter Freund. And we were fairly shocked what we saw there. My parents had no idea. Aber wir waren so schockiert, was wir dann gesehen haben. Und auch meine Eltern, sie hatten keine Vorstellung, was da passierte. In October, when we did a seminar in Vienna. Im Oktober, als Karina und ich dieses Seminar abhielten, I told my parents the first time in my life. Er erzählte es meinen Eltern und das war das erste Mal in meinem Leben. And they were surprised that all these things were going on with them without them knowing. Und sie waren wirklich überrascht, dass all diese Dinge da stattfanden, ohne dass sie davon irgendeine Ahnung hatten. Altogether, I was 14 years involved in pornography. Zusammengenommen war ich etwa 14 Jahre in der Pornografie verwickelt. I was in television. I was in television. I looked at that. I've been in television, actually. Ich war nicht im Fernsehen, ganz bestimmt nicht. I was television. So that was a lie. Sorry. Das war I watched television late night. Fernsehen geschaut, also spät am Abend. Often until 2 or 3 o'clock in the morning. Manchmal 2 bis 3 Uhr früh am Morgen. Only clean stuff, of course, at that time in the night. Natürlich, um diese Uhrzeit war es alles ganz saubere Geschichten, die ich gesehen habe. At that time they had RTL and Super RTL, which have become very Christian compared to what it was about 10 years ago. Also, zur damaligen Zeit war es RTL und RTL 2 und im Vergleich zu damals ist eigentlich heute fast christlich geworden. I was involved in Internet and looking at magazines, which I think was not such a good idea. Und ich war auch da gebunden von Internet und verschiedenen Magazinen, und es war nicht gut, dass ich das gesehen habe. Now, I was a Christian. Ich war Christ, ja. And I knew it was not okay, I knew it was sin, and that's basically what I want to say. It is not okay, it's sin, that's very clear. Und ich wusste, dass es nicht okay war, und ich wusste, dass es Sünde ist, und ich werde es auch klarstellen, es ist Sünde. I always went down my knees when every time I sinned, I was a kind of type that was very sensitive. Und ich bin dann immer auf meine Knie gegangen, und ich war ja ein Typ, der eigentlich sehr, sehr feinfühlig war. And very quickly noticed, God, oh, this sin again, I'm, what a pig I am. And I really, literally, I just went on my knees and said, God, how can you use me pig? Sorry to say the word here, but that's what I said. Seriously. Und ich ging auf meine Knie und sagte, oh Gott, was bin ich für ein Schwein? Und wie kannst du mich verwenden? Also ich bin doch so ein Schwein, Gott, bitte. But it's these times where often I heard, very clearly heard God speak, Phil, get up. Aber genau in diesen Zeiten höre ich dann ganz klar deine Stimme, wie er zu mir sagte, Phil, steh auf. I forgive you and don't do it, but you know, walk with me, continue, yeah? Ich vergib dir, mach's nicht weiter so, komm, wandel mit mir. And that made my relationship very deep with God until this day, I think. Und das hat meine Beziehung mit Gott total vertieft, und das ist etwas, was auch heute spüren kann. I would not recommend that you still do it to get to know God. Und ich kann es nicht empfehlen, dass das vielleicht dein Weg ist, wie du Gott kennenlernst in der Tiefe. I came to a point where I started to talk with my parents, with some youth friends of mine. Und ich kam zu einem Punkt, wo ich dann anfing, mit meinen Eltern drüber zu sprechen und auch mit Freunden in meiner Jugend. These were the times when I was about clean for a month or 2 months, and then went back. Das waren Zeiten, wo ich vielleicht einen Monat oder eine gewisse Zeit dann frei war, und dann fiel ich immer zurück. But what happened is, you know, the next time I met these friends, aber was geschah, das nächste Mal, wo ich dann diese Freunde traf, they didn't ask, Phil, how are you doing? How are you doing with this issue? Es war seltsam, sie fragten nicht, Phil, wie geht's dir mit diesem Thema? I was really disappointed. Und ich war irgendwie enttäuscht. I guess they themselves were involved, to be honest, yeah. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, dass sie selbst da auch verstrickt waren. To make things worse, I was leading a youth group. Und um die Dinge noch viel schlimmer zu machen, ich war ein Jugendgruppenleiter. This morning Christian Kring, he translated. Heute früh war der Christian Kring hier, er hat übersetzt. He used to be my youth group, he had no idea what I was doing at home after youth group. Also er war in meiner Jugendgruppe und hat keine Ahnung, was ich da abends dann bei mir zu Hause tat. Was exciting people for Jesus, also Christian. Also ich war ja ganz aufgeregt und habe mich gefreut über Jesus und genauso der Christian. And 2 days later I would just fall back into sin, you know, and feel like heavy and frustrated and said, oh God, why did I do it again? Aber 2 Tage später vielleicht würde ich wieder in diese Sünde fallen und ich würde mich so schwermütig fühlen und denken, oh Gott, was habe ich da wieder gemacht? So Christian found out this morning a bit more. I told him here because he translated. Und Christian hat ein bisschen mehr heute früh herausgefunden. Ich habe es ihm dann erzählt und gekannt. I felt so bad. I'm leading here something. I'm a leader. You know, I shouldn't be into that stuff. So schlecht gefühlt. Ich habe gesagt, ich bin ein Leiter. But you know, leaders, we're people, you know? We're just as vulnerable. Aber wir sind Menschen, yeah. Und wir sind verwundbar. And it's important to pray for leadership as well. That, yeah. Und es ist so wichtig, auch für die Leiterschaft zu beten. Just last week, or no, a few weeks ago, vor ein paar Wochen. This guy in the US, I don't know what his name is, some US guy, Kenneth Haggard, somebody, yeah? It's been very big in the media, you know? Der Ted Haggard. He's fallen basically again, and it's big drama. Der war, also, in den Medien und er ist eigentlich gefallen und es hat sehr viel Aufruhr erzeugt. So pray also for people in your leadership. Also betet für Leute in eurer Leiterschaft. I think one experience, and that's one of the experience, one of two experiences, I'll tell you the one shortly before I came out. Also ich möchte euch ein Erlebnis darstellen, was passierte kurz bevor ich da dann doch herauskam. I was, Karina and me, we were very good friends and I don't know why, but she had the key of my flat. Karina und ich, wir waren gute Freunde und ich weiß jetzt gar nicht, warum das so war, aber sie hatte den Schlüssel zu meiner Wohnung. Don't worry. We're also, keine Sorge. We, yeah, and so on. Das war alles, we did not. Das war alles okay, dass sie den Schlüssel waited, hatte. Yeah. Also wir haben gewartet, das war vor der Ehe. And she did have the key and aber I don't sie hatte den Schlüssel und I was in the internet. Ich war im Internet. And the door opened. Und plötzlich ging die Tür auf. And I turned the computer off, I rushed to the cupboard. There was a cupboard, a huge cupboard. Ich habe den Computer abgeschaltet, bin hingelaufen zum Schrank. A huge cupboard with a huge big door. Ein Riesenschrank mit einer großen Tür. Pushed it open, I jumped in and closed the door. Aufgemacht, zugeschlossen. I felt so embarrassed. Und ich habe mich so beschämt gefühlt. Ich bin tausend Tode gestorben, as you say in German. Do you say that in English? I died thousand times in that moment. So perhaps, Karina, perhaps you can kind of vielleicht kann ich Karina ein bisschen zu der Situation etwas sagen. So picture, I'm in the cupboard. Stellt euch vor, da ist der Phil jetzt im Schrank und da kommt die Karina. Hallo. Also, ich darf euch ein bisschen von meiner Perspektive dann erzählen. Also, ich habe natürlich gewusst, dass der Phil damit Probleme hat. I already knew that Phil had a problem. Ich habe es nicht verstanden, warum als Christ und so weiter. I didn't understand, because being a Christian and all. Aber schon, wenn ich die Tür geöffnet habe und der Phil nicht jetzt irgendwie mir entgegengekommen ist. And as I opened the door and as Phil didn't come to me. Ich habe es gespürt. I felt it. dass irgendwas nicht so Gutes in der Luft liegt. That something's not right in the air. Also, ich habe das recht bald bemerkt, wo der Phil steckt. And I suddenly knew where Phil was hiding. Und öffne eben diesen Kasten. And I opened the cupboard. Und sehe dieses Häufchen Elend vor mir. And I see this miserable person in front of me. Und Mitleid hat mich gepackt. And I was filled with compassion. Und ich habe gewusst, Phil, wir müssen reden. And I knew that we had to talk. Und wir haben gesprochen, wie es mir damit geht, wie sehr es mich verletzt. And we talked about how I felt about it and how it hurt me. Wie es mich verletzt, wenn er ja andere Frauen lustvoll ansieht. How it hurts me when he looks at other women with lust. Und auch wie er sich selber so erniedrigen kann. And also how it is so humbling for him. Ich denke, dass zu dieser Zeit Phil dann den Boden erreicht hat. And I think at this point Phil was really at the bottom. Und er hatte es wirklich satt. And he had enough. Und er kurze Zeit später ging er auf die Knie. And a little while later he got on his knees. Vor Gott und vor mir. Before God and in front of me. Und er gab dieses Versprechen ab, das er vorher noch nicht gemacht hat. Und and he made a promise that he had never made before. Er hat versprochen, nie wieder mit pornografischem Material irgendwas zu tun zu haben. He made a promise to God that he would never again be involved in pornography. Ich würde das jetzt nicht als Patentrezept weitergeben. I don't want to give this as a cure-all or a formula. Aber in diesem Fall hat Phil wirklich nie wieder, ja, Dinge getan. But in this case, it really happened. He never again was involved in pornography. Genau. Pornography is a big issue. Pornografie ist ein Riesenthema. And my wife is taking my notes, so we know. Frau nimmt gerade die Notizen von mir. Did you know that in the US, pornography makes more money, more sales than Coca-Cola? Habt ihr gewusst, dass die Pornografieindustrie mehr Umsätze macht als Coca-Cola zusammen? Statistics say that about 90% of men are involved in pornography. Die Statistik sagt, dass etwa 90% der Männer mit Pornografie verwickelt sind. The same statistics say that there's no difference between Christian men and not Christian men. Und die gleiche Statistik sagt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den Christen und den Nichtchristen. And to be honest, that's what I've seen in the area of my friends. We talk very openly, the boys that know me. Und um ehrlich zu sein, also das Gleiche habe ich festgestellt bei meinen Freunden. Wir sprechen da sehr offen darüber. So if you want to be my friend, that's the first thing we'll talk about. Also wenn du mein Freund sein möchtest, das ist das Erste, worüber wir sprechen werden. And to be honest, from all my friends, I only have one that's never ever been into pornography. Also an meinen Freunden, die ich kenne, gibt es nur einen, der eigentlich nie in der Pornografie war. I want to speak to you women also, that you understand this is an issue also for men. Und ich möchte einfach die Frauen auch ansprechen, dass ihr einfach wisst, dass es auch ein Problem bei den Männern ist. Perhaps your boyfriend, perhaps your husband, perhaps just friends you have many. Vielleicht dein Freund, vielleicht dein Ehemann, vielleicht einfach Bekannte, die ihr habt. Christian or not. Ob es nun Christen oder nicht Christen sind. I want to talk to you men and just mention that. Ich möchte zu euch Männern sprechen und einfach erwähnen. To see the reality, the truth behind the porn. Einfach die Realität dahinter zu sehen, hinter der Pornografie. The porn industry. Dieser Pornografie-Industrie. We're in contact with a former porn actress at the moment. Wir haben einen Kontakt zu einer ehemaligen Pornografie-Schauspielerin. Her name is Shelley Lubin. I hope nobody knows her. Ihr Name ist Shelley Lubin. Ich hoffe, niemand kennt sie. And she says following that. Und sie sagt Folgendes. That all people, colleagues of hers, and she's actually become a Christian. Sorry. Ja, sie ist jetzt Christin geworden. She das said, möchte ich erwähnen. She said that. Sie sagte. That these women only can do what they're doing. Sie sagt, dass diese Frauen eigentlich nur das tun können, was sie da tun. That they get drunk, indem sie sich betrinken. And take drugs. Und Drogen nehmen. That's the reality behind the scenes, yeah. Und das ist tatsächlich die Realität, die hinter den Szenen abläuft. There's more. I don't want to talk too much about to give any bad ideas, but there's more behind what happens. Und da passieren noch viel schlimmere Dinge einfach im Hintergrund, und ich möchte das gar nicht hier erwähnen. And you'll be shocked what happens, what the reality is. Und ihr werdet völlig schockiert sein, was da die Realität, die Wirklichkeit dahinter ist. Misuse, Abuse, Missbrauch, everything goes on the set. Vergewaltigung und all diese Dinge. I want to say from another area. Möchtest du von einem anderen Blickpunkt sagen? Sexuality. Wenn man allgemein einfach die Sexualität betrachtet. Sexuality is a great thing and it's a God invention. Und Sexualität ist großartig. Gott hat sie erfunden. Pornography? Not. Pornografie? It's a cheap copy of what God made. Es ist eine billige Kopie von dem, was Gott sich erdacht hat. Somebody said pornography is like. Jemand hat gesagt, Pornografie ist wie. Do you say mignon from a steak? Mignon, like a best filet mignon. It's the best part of a steak. Not aber pornography. Jemand, no, sorry, sex. Sexuality. Sorry, got it wrong. That's the best part. Die Sexualität ist eigentlich der beste Teil des Steaks. Pornography is something just basically quickly wrapped up, sex wrapped up in a fast food wrapper. Und Pornografie ist wie ein Fast Food, was man einnimmt. Thrown to you. Der dir eben so zugeworfen wird. Make profit, mass consumption, quickly eat it and get the next. Schnell das Geld machen, schnell essen und gleich den nächsten nehmen. Now I like McDonald's, but also ich mag so schon McDonald's, aber for the young people on the you know forgive me. But also bitte Vergebung, I mean. Jungen Leute. Cheap copy of sex. Es ist einfach eine billige Kopie des ehrlichen Sex. You know what, sexuality actually was invented by God. Sexualität, sie ist von Gott entwickelt worden. And God made us, and if you see in the Old Testament, he said it's good. Not sexuality, but we are good. You know, when he made us, he said, it's good. Gott hat uns geschaffen damit und er sagt, es ist gut. Sexuality is good and we need to really understand this. Sexualität ist gut und wir müssen das verstehen. In the right context. Im richtigen Zusammenhang. God didn't make man and said, it's beautiful, but accept that area and that and that and that. Gott hat nicht gesagt, ja, der Mensch, der ist gut mit diesen kleinen Ausnahmen und das ist dies und dies und dies und dies. God has given us hormones and that's good and it's Gott hat uns Frauen gegeben und das ist wunderbar. And it's hormones, hormone. And it's not easy to control our hormones. Okay, das waren always, die Hormone, yeah. Yeah. Und das ist wunderbar. But God has a plan for our life, you know. He's got a plan with our sexuality. He's got a plan. Ein Plan, yeah. Mit unserer Sexualität. What are nurture grounds? And we'll need to show a few slides here. Ich möchte jetzt ein bisschen was zeigen. Der Nährboden für diese Dinge. There are sensitive times, sensitive places. Da gibt es Dinge, die ein bisschen sensibel sind, auch bestimmte Plätze, bestimmte Zeiten, wo man Acht geben muss. Places where we need to be careful, yeah. Es gibt Orte, wo wir einfach vorsichtig sein müssen. Above all, also über alles am wichtigsten. The first one. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Es ist so wichtig. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. You don't need to translate that now. Braucht man nicht übersetzen, es steht dort. Just perhaps to look through the different areas, grounds where you nurture, where you are vulnerable, where things can grow. Aber schaut mal, das sind einfach diese Nährboden, wo dies dann entsteht. Remember the issue of love I just said. Love each other. God said in Jesus is love each other. Erinnert euch dran, Liebe. Jesus hat gesagt, liebt einander. You can see it like a loving relationship. Liebevolle Beziehung ist wichtig. I think it's important to think of some of these issues. Es ist wirklich wichtig, einmal diese verschiedenen Bereiche zu durchdenken. If we're aware of these issues and these times, we can prevent quite a bit. Also wenn wir uns dieser Dinge bewusst sind, auch dieser speziellen Zeiten, wo es dann passieren kann, ich glaube, dass wir dann sehr viel verhindern können. So a lack of lacking relationships, an Beziehungen, loneliness, Einsamkeit, perhaps midlife crisis. So die Krise in der Lebensmitte. Perhaps just an adventuresomeness. You want to have a boredness in your life. Oder dass man nicht mehr so viel Langeweile haben möchte, dass man irgendwie Abenteuerlust hat. Perhaps a big one for men. Ein großes Problem bei Männern. And discouragement. Entmutigung. Perhaps in your relationship. Vielleicht auch in der Beziehung. Women, if you want to do something with your men, encourage them. If you're married. Also wenn ihr etwas machen wollt mit euren Männern, ermutigt sie. Men are very simple. Also Männer sind sehr einfach. Say you did that good and he'll be like, whoa, he'll be sag your einfach, hey, hero. Super, hast du super gemacht und er wird dann Held sein. Perhaps lack of appreciation, you know. Oftmals geschehen solche Dinge eben aus Mangel an Anerkennung. Encouragement. Oder aus Mangel an Ermutigung. In marriage, but living in the garden, men living in the garden, in the workshed. Eine Ehe, wo der Mann nur im Garten lebt oder in der Werkstatt. Perhaps lack of openness and intimacy. Und wo es deshalb an Offenheit fehlt oder an persönlicher Nähe und Intimität. Perhaps tiredness. This was a big one for me, to be honest. Müdigkeit, das war für mich ein großes Problem. I used to stay up late at night, and instead of going to bed, I just kind of continued staying up. Ich bin auch spät wach gewesen, und anstatt ins Bett zu gehen, bin noch weiterhin einfach wach geblieben. Sensitive areas. Sensible Bereiche. Think of David and his balcony. Denk mal an David und diesen Balkon, das Dach, das er da hatte. With Bathsheba, yeah. Oder die Bathsheba sehen konnte. Okay, he may have seen something, you know. Na, vielleicht hat er da was gesehen, ja. I mean, he did see something, and that wasn't sin. Hat er was gesehen, aber das war noch keine Sünde für sich. But somewhere along the line, he took the decision to either go up again or just to stay up there. Aber irgendwie hat er dann die Entscheidung getroffen, nochmal raufzugehen und eben dann auch dort zu schauen, zu bleiben. And that damaged his life and especially the life of the husband of the girl. Of Bathsheba. Und das hat sein Leben eigentlich ziemlich zerstört und vor allen Dingen aber das Leben des Ehemannes dieser Frau. Sensitive areas. Sensible Bereiche. Perhaps your computer area or your television area. Es kann vielleicht sein der Computer oder das Fernsehen. For those that travel on business trips, and that's a big one for me, hotel rooms. Vielleicht Leute, die reisen, das ist ein großes Problem für mich, einfach im Hotelzimmer. There are fairly not nice films on hotel rooms usually, yeah. Da gibt es im Fernsehprogramm also nicht die tollsten Filme. So-called blue movies. Man nennt sie blue movies. And at the reception, I usually make one point. I go there and say, "Could you turn the blue? Do you have blue movies?" Also wenn ich dann zum Empfang komme, frage ich gleich, haben Sie Blue Movies? Oh yeah, oh we got that here, yeah. Oh, selbstverständlich, haben wir alles für Sie. Thank you, could you turn it off? Dankeschön, können Sie vielleicht abschalten? And I humble myself, it's very embarrassing to ask that. Und ich demütige mich da selbst und es ist sehr beschämend eigentlich, da immer zu fragen. But I'm bringing things to the light and the issue is gone for me. Aber ich bringe Dinge ins Licht und dann ist dieses Thema einfach erledigt für mich. I take photos from Karina and my kids. Ich nehme da Fotos mit von der Karina und von meinen Kindern. And I stick them on the television in the hotel room. Und ich klebe sie da auf den Fernseher im Hotel. And I've stopped looking at television. That helps me. Und dann schaue ich nicht mehr fern, ich schaue auf die Bilder. Das hilft. This is not a total recipe. Pattern, never watch television. That's what I'm not trying to say. For me, also ich will damit nicht sagen, dass ihr jetzt nicht mehr Fernsehen schaut, aber das ist für mich etwas, was mir persönlich hilft. Some areas be going to a pond. Where do you swim? Like in the oder man geht vielleicht auch nicht lake, gerade yeah. Zu einem See vielleicht hin. And yeah, kind of, you know, what happens there. Perhaps some women kind of not. Man schon weiß, möchte man sagen, dass dann die Frauen irgendwie not quite dressed recently, vielleicht nicht so angezogen sind, wie es sein sollte. Not dressed, gar nicht angezogen sind. And we tried. I tried to, you know, not to go there because for me, I personally, I struggle with that area. Und ich versuche einfach, da nicht hinzugehen, weil ich persönlich weiß, dass damit vielleicht Mühe haben. Sensitive areas could be counseling. Your counseling. Sensible Bereiche könnten sein, einfach die Seelsorge. Women and men counseling each other. Männer und Frauen, sie geben einander seelsorgerischen Rat. Coming in a deep level, you know. Oh, und dann wird es tiefer und tiefer. It's kind of, whoa, where are we here now? Oh, wo sind wir jetzt hier gelandet? It's kind of where Karina and me got to know each other. Yeah. So haben Karina und uns. That's an exception. So I mean, haben wir uns kennengelernt. Okay, na, das war eine Ausnahme. Karina, perhaps you can talk about nurture grounds, vulnerable areas. Vielleicht könnte Karina sprechen über Nährboden oder Dinge, die leicht verwundbar sind. Ja, bei dem Seminar gab es nämlich dann einen Teil für Frauen und für Männer und dann bei dem Teil für Frauen ging es darum, wie geht's mir als betroffene Frau? For women at the seminar we talked about what concerns us. Und der Nährboden für Pornografie bei Frauen ist the breeding grounds for pornography for women are Zum Beispiel die Liebesromane. For example, romantic novels. Frauen sind ja nicht so visuell wie Männer. Women are not as visual as men. Sind mehr gefühls- und beziehungsorientiert. They're more oriented on their feelings and relationships. Und natürlich werden sie in Gedanken von ihrem Prinzen davongetragen und reiten am weißen Pferd and in die course, Zukunft. They like to imagine a prince coming into their life and on a white horse and carrying them away. Aber das ist ein gefährliches Gebiet. But that's a dangerous area. Da passiert Ehebruch in Gedanken. Then you commit adultery in your thoughts. Der Ursprung für dieses hingezogen fühlen zu diesen Liebesromanen and the cause of being attracted to these romantic novels sind oft unverarbeitete Kindheitserlebnisse. They are unresolved issues from childhood oder auch ungestillte Bedürfnisse or unfulfilled needs und Orte der Versuchung für Frauen and places of temptation for women kann eigentlich überall sein. Can be everywhere. Überall, wo ich jemanden treffe, der dieses innere Bedürfnis, das noch nie irgendwie so gefüllt wurde, plötzlich stillt. Anywhere that I can meet somebody and have these really deep needs of mine filled. What about sexuality? Do you talk with God about your sexuality? Was mit deiner Sexualität? Sprichst du mit Gott über deine Sexualität? It's so great. You can be really open with God and you can talk directly. You can say every word you want. He understands you, you know. Und es ist so großartig, du kannst mit Gott drüber sprechen und wird jedes Wort verstehen, alles worüber du sprichst. He made you. Er hat dich geschaffen. He knows every bit of you, every thought, everything. Er weiß jedes alles von dir. So why not talk about the whole issue about God, to God about it, you know? Jeden Gedanken. Also warum nicht mit ihm auch ganz bewusst drüber sprechen? We'll have a short film now again. Ich habe noch einen kleinen Film vorbereitet. Something for the girls to see how we men tick. We're fairly simple, and we'll go into a few practical, very practical tips for men and women. Für die Frauen, damit die Frauen verstehen, wie die Männer so denken, und dass da auch ein praktische Tipps durch. We men are not very complicated in the way we work. You'll also wir Männer sind dann nicht sehr kompliziert in der Art und Weise, wie wir funktionieren. Mine. So something to laugh. Also ein bisschen was zum Lachen. But at the same time, I want to encourage men. Aber gleichermaßen möchte ich auch die Männer ermutigen. And actually women as well. Genau, auch die Frauen. To stop saying this is mine. You know, it may be thought. Dass wir einfach aufhören, immer wieder zu sagen, das ist meins. Because you know these people we're seeing or we're thinking of belong perhaps to somebody else. Denn wenn wir da Leute sehen, wir denken da an jemand anders. I don't want anybody. Jemand, der jemand anderen gehört. I don't want to see anybody to see my daughter. Denk einmal dran, ich möchte nicht, dass jemand meine Tochter nackt sieht. In a magazine or so. Vielleicht in einem Magazin. Her life belongs to her mama and papa at the moment. Unser Leben, das gehört Mama und Papa, also momentan die Kinder vom Ziel. So we need to change our attitudes when it comes to mine. Also for the girls in your thought life. Also wir müssen da einfach unsere Einstellung ändern, wenn wir da an dieses, das ist meins, also ich kann das schon haben, denken. One of the 10 commandments was that, you know, don't. Covered, yeah, covered. Und einer der 10 Gebote heißt ja, begehre nicht. Your neighbor's wife. Dann des nächsten, you know? Frau. I think as men we need to also stop believing lies in our lives. Und ich glaube, als Männer müssen wir aufhören, einfach Lügen in unserem Leben einfach aufzunehmen. Like what I said about pornography, the truth behind pornography. Wie ich gesagt habe, die Pornografie, die Wahrheit, die dahinter steht. Other lies like, you're the only one in the world. Oder andere Lügen, dass wir denken, na ja, wir sind ja die Einzigen, denen es da so geht. And that's my problem. I used to think I'm the only one here, the only pig in Austria. Und so ging es mir. Ich habe gedacht, ja, ich bin das einzige Schwein. I'm Christian. Ich bin Christ. I'm leading a youth group. Und ich führe eine Jugendgruppe. And it's important to know that there are others as well. You saw the Mercy Girls. Wichtig. Einfach zu wissen, dass es da auch andere gibt, denen es ganz genauso geht. Und ich habe dich gesehen, die sie alle gerufen haben, mein. Und dann im dem Sieger gelandet sind. Start bringing things to the light. Beginne einfach, Dinge ans Licht zu bringen. As Axel Favorites said beforehand, he said, you can't be perfect, but you can live in the light. Ja, er hat das heute früh gesagt, und das war eigentlich der Lieblingspunkt in dieser ganzen Botschaft. Man kann nicht perfekt sein, aber man kann im Licht leben. You can live in the light. This is so comforting, you know. We can't be perfect, we can live in the light. Das ist so ein Trost. Wir können nicht perfekt sein, aber wir können im Licht leben. Start being open and honest. Fang einfach an. Sei offen, sei ehrlich, transparent. Austria needs Christians that become honest and real. Österreich braucht Christen, die einfach ehrlich sind und die einfach sind, wer sie sind, die real sind, wirklich. And share their struggles also with friends, you know. Und die auch ihre Mühen einfach mit anderen Freunden einmal durchgehen und besprechen. In your youth groups, start finding friends, you know. Start talking about the issue in youth groups. In der Jugendgruppe fangt damit an, einfach über Dinge zu reden. Girls, challenge your boys. Ask them, you know, how are you doing in this area? Und Mädchen, also fragt auch die Freunde, eure Partner praktisch, wie geht's euch damit? Boys, don't hit me now. Burschen, haut's mir nicht. Also Jungs, kommt doch nicht zu mir und haut mich an. Start talking in house groups. In Hauskreisen, macht das zum Thema. What we're going to start in our church, we're going to do it once a year, we're going to be talking about the issue we've... Und was wir in der Gemeinde machen werden, wir werden einmal im Jahr, wenn wir dieses Thema einfach ansprechen. It's great that on Saturday you'll be talking to the men. Oh, das ist großartig, dass am Samstag, dass einfach ein Männertreffen angesprochen wird. Talk in women's group as well, because it's an issue as well. Und sprich damit auch in den Frauengruppen, denn bei den Frauen ist es genauso ein Thema. I would recommend, as we were talking beforehand, men with men. Und ich möchte empfehlen, einfach Männer mit Männern. And women with women. Und Frauen mit Frauen. I'm very vulnerable in the area. I've had quite interesting talks with women in the past. Und ich bin da sehr verwundbar in diesem Bereich. Ich hatte da interessante Gespräche mit Frauen. That went fairly deep. There was a campfire going, and die sind da sehr tiefgehend gewesen, so am Lagerfeuer. And I was in areas I should not have been in. Und das sind Bereiche gewesen, die wir da berührt haben, die hätten nicht berührt werden sollen. So now when we do counseling, either Karina and myself, we do it together, or Karina on her own, or also wenn es da um Seelsorge geht, dann machen wir das entweder zusammen oder nicht. Accountability in the internet. I would like to mention a software. Es gibt eine Möglichkeit, auch Rechenschaft zu geben, verantwortlich zu sein. Da gibt es eine spezielle Software fürs Internet. The website is xxxchurch.com. Und die Website heißt xxx.church.com. So www.xxxchurch, written together, .com. Ah, okay. www.xxxchurch.com. And there's a software you can download, and it's a quite interesting software. Und da gibt es eine sehr interessante Software, die man sich herunterladen kann. You put 2 email addresses in the software. Man gibt da 2 E-Mail-Adressen in die Software hinein. And every 2, 3, 4 or 2 months or whatever, a report is sent to your 2 friends. Und alle 2, 3 Monate gibt es dann einen Bericht, der an diese genannten Freunde gesandt wird. Which websites you're visiting. Und sie können dann erkennen, welche Webseiten du besucht hast. Karina has Karina gets emails and my best friend get emails on where I'm surfing. Die Karina bekommt darüber ein E-Mail und ebenso einen Bericht und mein bester Freund. We've started that in church. Wir haben damit auch begonnen in der Gemeinde. Getting a hobby and it's fun. Oh, das wird jetzt zu einem Hobby, das macht sehr viel Spaß. We're starting to install it in each other and say, you want to be with mine, you want to be mine. Wir fangen gegenseitig an, das zu installieren beieinander. I want to encourage you to do it. You know, it's a dynamic in the church. With und ich möchte euch ermutigen, das einfach zu tun, weil dadurch auch eine soziale Dynamik entsteht. We'll start talking to you and say, how are you doing this week? Oh, wie geht's dir diese Woche? You're like, how are you doing? Yeah, hey, you know, I'm clean. 2 weeks. Ich bin jetzt rein, 2 Wochen. Every day I used to sin, but now I'm 2 weeks clean. I got like, yeah, hey, come on, let's make jeden 2 months. Tag bisher, no. Jeden Tag bisher. Aber jetzt 2 Wochen und wir schaffen es auch 2 Monate. Don't be frightened. Habt keine Angst. I think fear is the thing that really binds us to sin. Ich glaube, dass die Furcht etwas, die Angst etwas ist, was uns wirklich an die Sünde bindet. And I used to, I knew it was not okay to look at pornography. Ich habe gewusst, es ist nicht okay, Pornografie anzuschauen. But temptation came and often with temptation fear. Und dann kam die Versuchung da hinein und mit der Versuchung diese Angst. And this fear, God showed me, this fear binds me. Und Gott hat mir gezeigt, dass mir diese Angst, dass sie mich bindet. And at that point already was often too late already. I couldn't turn back anymore. An diesem Punkt war es bereits zu spät und ich konnte dann nicht mehr zurückkehren. I mean, I could have, but I was so frightened that I kind of bound me and I really sinned again. Vielleicht hätte ich es tun können, aber ich war da so verschreckt, dass mich wirklich da gebunden hat. Yeah, so don't be frightened. Also habt keine Angst. Be cool on the whole issue. Be cool about the issue. Seid einfach cool. Entspannt euch dabei. Billboards. How are you doing with billboards? Wie geht man mit Werbeplakaten? A friend of me said there are 3 possibilities. Ein Freund von mir sagt, naja, da gibt's 3 Möglichkeiten. Perhaps there are more, but vielleicht gibt's da mehr, aber ich will euch 3 zeigen. One issue is kind of walking by the billboard and going like, hey, this is cool. Man geht vorbei, sagt, yeah. Wow, das ist cool, schau. We call it sin. I hope the message came over today. So that's also wir nennen das Sünde und ich hoffe, das ist ganz klar geworden. The next one would be to kind of walk by der nächste geht so vorbei. Oh, God, oh no. Oh God. I've sinned already. Oh God. Oh, forgive me, I saw it. Nicht. Oh nein. Oh, you walk around on the other side of the road, you start walking over there, andere and you go, oh God. And you go like, you know, if it's not working, you go like, oh Satan, in the name of Jesus, go away, I claim my rights in Jesus, I am a child of God. Then actually there's a third possibility, and that's what I was actually finding. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und das habe ich für mich erkannt. You just walk again. Du gehst. You go like, ah. Sagst du, okay, aha. Sorry. Mann, nicht wahr. Wrong! Nochmal! You just go by and go like. Du gehst vorbei. Aha. Okay, sagst, aha. You see it, you register it. Du registrierst nice. Das. Nice, yeah, and I'll continue. Okay, gut, und gehst weiter. Registering, not studying. Okay. Einfach nur. That's the word. Registrieren, nicht studieren. 10 seconds, 2 seconds, 1.5, I don't know. Just really short. 2 registering Sekunden things. Oder we see things, yeah, that's not sin. Ja, wir sehen Dinge, das ist keine Sünde. You know, in for the girls amongst you, your thought life, you think of things. You know, that happens, yeah? Oh, der Frauen, Gedankenleben. Ihr denkt auch an Dinge und Dinge geschehen. But register it, and like Karina will say later, do something with it. Registrier einfach das nur und nicht etwas damit tun. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Darum lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse. Durch das Gute. As Christians, we often fight against the bad. Oh God, this is such a bad country, you know. Und so oft als Christen, wir kämpfen damit und denken, oh God, was für ein Schlachtfeld ist das hier? I see something else in the Bible. It says, do not be overcome by evil. Aber in der Bibel steht es, lass dich nicht überwältigen vom Bösen. But overcome evil with good. Sondern besiege das Böse mit dem Guten. Maybe changing your lifestyle. Vielleicht ändere deinen Lebenswandel. Start doing sports. Fang an mit Sport. Eating at certain times. Regelmäßiges Essen. Perhaps going early to bed. Oder auch früh ins Bett gehen. We go to bed at the same time because I don't want to be up late at night. Wir gehen zur gleichen Zeit ins Bett, weil ich möchte nicht spät noch allein auf sein. And you won't list like this one. Perhaps we need to reduce also television consume and internet consume to a bit of a kind of bit less. Wahrscheinlich müssen wir auch ein bisschen den Fernsehen, auch den Internetkonsum ein bisschen reduzieren. That may help. Und das mag auch helfen. Got a friend of mine, when he's tempted, he goes down and he does sit-ups. Ich habe einen Freund, also wenn er da versucht ist, until he's half dead. Dann geht er an den Boden und dann macht seine Liegestütze und das hilft ihm. Karina, perhaps you could share a bit about vielleicht kann women die noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, noch ein paar Punkte, wie hilfreiche Punkte, die mir als Frau helfen, rauszukommen. And helpful points that help me as a woman to come out of it. Ist zum Beispiel die Mauer der Scham zu durchbrechen. It is to break through the wall of shame. Wenn ich mich mit Pornografie befasse, dann kommt sofort diese Scham über mich. If I am involved in pornography, then of course I'm going to have feelings of shame. Es ist aber keine gute Scham. But it's not good shame. Es bringt mich nämlich dazu, dass ich mit ja niemandem drüber rede. It brings me to the point that I don't want to talk to anybody about it. Keiner darf das irgendwie erfahren. Nobody should find out. Mit dem baue ich eine Mauer um mich herum wie einen Turm. And with these kind of thoughts, I build a wall around me like a tower. Ja, es trennt mich von Gott, es trennt mich von anderen Freunden. And this separates me from God and from others. Und es gilt, diese Mauer zu durchbrechen. And we are to break through this wall. Das heißt, zu reden. And that means to talk about it. Mit einer Frau des Vertrauens. With a woman that you can trust. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel eben diese Gedanken, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. And also if you have thoughts that you can't get out of your head. Oder Bilder. Or pictures. Die gibst du in ein geistiges Fotoalbum. You put this in a spiritual photo album. Und dieses Fotoalbum gibst du Gott. And you take this photo album and you give it to the Lord. Ja, letzter Punkt noch, all die Bedürfnisse, die nach denen wir uns so sehnen. And all of the unmet needs that we have, all of our longings. Ja, die soll Jesus füllen und die möchte er gerne füllen. We should let Jesus fill those needs. He wants to. Zum Schluss haben wir noch ein paar Hilfen, wie das so in Beziehungen oder in Ehe ist. And I want to give you a few helpful points for marriage. Ich hatte das Glück, dass Phil schon bevor wir geheiratet haben, es geschafft hat, Schluss zu machen. And I was really fortunate that Phil stopped being involved in this before we got married. Also für euch, der vielleicht denkt, na ja, wenn wir dann verheiratet sind, ist es ja kein Problem mehr. For those who think, oh, when we get married, it won't be an issue anymore. Es ist gut, jetzt schon aufzuhören, bevor du überhaupt verheiratet bist. It's really important to stop now. Genau, also wenn du schon in einer Beziehung bist, ist es uns total wichtig zu reden, einander zu verstehen. It's very important to talk about these things and to understand one another. Einfach den Zugang zu Sexualität, das ist einfach ganz anders und man hat ganz eine andere Erziehung in diesem Thema gehabt. Einfach drüber zu reden, wie war das bei dir als Kind, haben deine Eltern gesprochen oder... And to really talk about each other and our pasts, how it was in the childhood. Ein wichtiger Punkt, den ich am Vormittag nicht gesagt habe, war vergeben. A very important point is forgiveness. Und zwar auch aussprechen, also nicht nur ja, ist schon, passt schon. And really to speak it out and not just say, yeah. Oh, it's okay, it doesn't matter. Ich vergebe dir. But I forgive you. Und mir hat auch sehr gut geholfen die Liebe, wie es im 1. Korinther 13 steht. And in 1. Corinthians 13, when it talks about love, that really helped me. In diesem Bezug geduldig zu sein. That to be patient. Nicht gleich aufgeben. And not to give up easily. Zum einen, ach, du schaffst es nie. And to have this thought, oh, you're never going to get over it. Oder verdammen, das ist sicher auch nicht das Richtige, sondern Güte zeigen. Or condemn him, but be kind. Und der wichtige Punkt kommt jetzt, und zwar bei all dem, wo wir Jesus sein sollen, ja, barmherzig und Liebe haben sollen, ist es trotzdem. And though we want to be like Jesus, we want to be merciful and compassionate. Müssen wir es trotzdem konfrontieren, dieses Thema? We still need to confront this issue. Und nicht akzeptieren. And not accept it. Perhaps a few practical things. Ein paar praktische Punkte. I mentioned it this morning. Ja, bereits heute früh erwähnt. With a small brochure. Es gibt eine kleine Broschüre. It's 8 pages. 8 Seiten stark. It's a bit about our lives. Und es ist ein bisschen über Testimonies. Unser Leben. Da ist ein Zeugnis drin. There is internet addresses. Es gibt Internetadressen. Places where if you need counseling, where you can go. Wenn du Seelsorge brauchst, Bible wo du dich hinwenden kannst, Bibelverse. A whole list of practical tips. Und auch ganz praktische Tipps. The sad thing is we don't have any left. Also das Traurige ist, wir haben jetzt schon gar keine mehr übrig. So if there's some people that would like to finance something like that, just let me know. Also wenn es Leute gibt, die das vielleicht finanzieren möchten, the website is, vielleicht könnt ihr da... The website, you saw the website before, it's www.impuls-seminar.at. Es gibt auch die Website www.impuls-seminar.at. If you want to do a collection or you know, a group of you get some money together, about 100 euros, I could try to get like 200 to 300 of these booklets and you could distribute them. Und vielleicht findet sich das so zusammen, dass vielleicht eine Gruppe da 100 Euro aufbringt, auf das man so 300-400 von diesen Büchlein kaufen kann. There are also three book recommendations in here. Und es gibt auch Buchempfehlungen dazu. Every Man's Battle. Die Schlacht, die jedermann kämpft. And oh, the woman, jede Frau und das geheime Verlangen. The secret longings. Jede Frau hat geheime. And for youth, there are versions. The young man's battle. Every man and every young man's battle. Kämpfe, die junge Männer auskämpfen. Yeah. And Dirty Little Secret. These are und, the books. Geheime kleine, schmutzige kleine Geheimnisse. Our prayer is that your emptiness in your life. Unser Gebet ist, dass die Leere in deinem Leben. That some of us may be filling with pornography. Die vielleicht einige von uns mit Pornografie füllen. That you would start, that you have God fill your heart with his love. Dass ihr es einfach zulasst und beginnt, dass Gott euer Herz mit Liebe erfüllt. Being Christian is all about love. Im Christentum, da geht es alles um die Liebe. Was Jesus said is the most important thing is love God. Love God with your full heart, mind, soul. Und das hat Jesus gesagt, lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Love your neighbor. Und liebe deinen Nächsten. And as yourself, so love yourself as so well. Wie dich selbst. Especially here in this issue, you know, forgive yourself as well. Speziell bei diesem Thema, denkt auch an euch, liebt euch. And have God fill this emptiness, perhaps that's in your life. Und lasst zu, dass Gott diese Leere in eurem Leben füllt. Why are we here? Warum sind wir hier? I think we all, each one of us, experience God somewhere along in our lives. Ich glaube deswegen, weil jeder von uns irgendwo Gott in seinem Leben bereits erfahren hat. And this God heals. So wie Gott heilt. He cleans a dirty cup. Er reinigt einen dreckigen Kelch. I tell you, it's so nice for me to run around, not having to fight anymore with this issue. Und ich kann euch sagen, es ist so wunderbar, einfach nicht herumlaufen zu müssen und mit diesem Thema einfach zu kämpfen. In preparation for this seminar and this tour we're doing at the moment. Und in der Vorbereitung dieses Seminars und auch dieser Tour oder Tool. God showed me that I was still having a thought life, feeding a thought life, which is not what it was okay. Da hat Gott mir gezeigt, dass ich immer noch irgendwo so ein Gedankenleben habe, was er sich selbstständig hat. Und Gott hat mir gezeigt, dass es nicht okay ist. I've not been into pornography for 9 years, but my thought life somehow kind of didn't quite fit, you know. Ich bin seit 9 Jahren nicht mehr in der Pornografie, aber manchmal war mein Gedankenleben, das ist nicht so passend, wie es sein sollte. And I just laid it to God and said, God. Und ich habe es Gott hingelegt, habe Gott gesagt, Gott. I want to stop saying mine in my thoughts. Möchte aufhören zu sagen, mein, das ist für mich. To this room, my prayer. We're gonna have time for prayer, I guess. Still, that God really works deeply in you. Und das ist mein Gebet, dass einfach Gott ein ganz, ganz tiefes Werk wirkt. It's about love. God loves us. Es geht um Liebe, und Gott liebt uns so sehr. That's why I'm excited. That's why I'm here. It's because I love God. Und deshalb bin ich so einfach aufgeregt und habe einfach eine Freude darüber. He's a cool guy. He's cool. He's so real. God is so cool. He loves you. So echt. Er liebt euch. He loves you. Amazing. Er liebt dich. Start loving yourself as well, please. Und beginnen auch dich selbst zu lieben mit dieser Liebe. Thank you. Vielen Dank. I would be interested to know if there is a guy here that has never been affected by pornography. Would you just raise your hand? I'd just like to meet you. Es wäre interessant, wenn es jemanden gibt, der nie irgendwie ein Problem mit Pornografie gehabt hat. So the majority. Die Mehrheit. And, It's a stronghold from the devil. Es ist wie eine Festung des Teufels. We heard tonight there's forgiveness. Und wir haben heute Abend gehört, es gibt Vergebung. And beyond forgiveness there's freedom. Und über diese Vergebung hinaus, da ist die Freiheit. This is the issue. You have to press beyond just forgiveness and the cycle of being forgiven into freedom. Punkt, dass man einfach weiterdringt, nicht nur allein in diesen Kreis Vergebung wiederfallen, Kreis Vergebung wiederfallen, sondern dass man hinein dringt in die Freiheit. On Saturday we'll talk about that with the men if you're interested in coming. Am Samstag werden wir darüber sprechen mit den Männern, wenn ihr da Interesse habt, auch zu kommen. Going from forgiveness to freedom. Da wird der Punkt gemacht werden, wie geht man von der Vergebung hinein in die Freiheit. Really breaking the bondage. Dass man eine Bindung, dass man sie bricht und freigesetzt wird. Let's pray tonight first. If anyone's here, you never received Jesus. Zuallererst, wenn jemand hier ist und sie vielleicht noch nie Jesus empfangen haben. We would like to pray together for you tonight. Wir würden gerne für sie gemeinsam beten. The Bible says that Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Die Bibel sagt, Jesus ist das Lamm Gottes, was hinwegnimmt die Sünde der Welt. Believe that for yourself tonight. Glaube das für dich selbst. And say, dear God, forgive me. Und sag, lieber Gott, vergib mir. Take away my sins. Nimm meine Sünde. Through Jesus. Durch Jesus. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse my cup. Reinige meinen Kelch. Give me the knowledge. Gib mir die Erkenntnis. That leads to freedom. Die mich hinführt zu dieser Freiheit. I pray tonight. Darum bitte ich dich heute Abend. Lord, for all of us here tonight. Herr, für uns alle, die wir hier sind heute Abend. For anyone who is struggling tonight. Für jeden, der vielleicht heute Abend sich damit abmüht. First, there's forgiveness. Zuallererst, da ist die Vergebung. God, forgive me, cleanse me. Gott, vergib mir, reinige mich. Lord, set me free. Herr, setz mich frei. Put a burning in my heart. Leg dieses Feuer in mein Herz hinein. To press on. Da vorwärts zu drängen. To know the truth, die Lord, Wahrheit zu kennen. That I can live day after day. Dass ich Tag für Tag leben kann. Absolutely free. Absolut frei. We pray that tonight. Und darum bitten wir heute Abend. Let's just take a moment before the Lord. Nehmen uns einen Moment Zeit vor dem Herrn. And if you don't struggle, then pray for someone that. Und maybe, wenn du damit keine Mühe hast, dann bete für jemand anders. Just pray today for. Just pray for our church. Bete einfach hier für unsere Gemeinde. Pray for our youth. Für die Jugend. Our teenagers. Für die Jugendlichen. Let's just take a moment. Lass uns einen Moment einfach dafür Zeit nehmen. Father in heaven, we love you tonight. Vater im Himmel, wir lieben dich heute Abend. Thank you for forgiving us. Danke, dass du uns vergibst. Giving us the gift of salvation. Dass du uns das Geschenk gibst der Errettung. And maybe tonight, maybe vielleicht tomorrow. Heute Abend, vielleicht morgen. Lord Jesus, you'll return. Wirst du wiederkehren, Herr Jesus. And then we'll be in your presence forever. Dann sind wir in deiner Gegenwart für immer. And no more in the presence of sin. Und nicht mehr in der Gegenwart der Sünde. But Lord, until you return. Aber Herr, bis du wiederkehrst. Lord, we are in a body of death. Sind wir in diesem Leib des Todes. With temptations on every side. Mit Versuchungen an allen Seiten. To be somebody. Jemand sein zu wollen. To feel something. Etwas zu fühlen. To have something. Etwas haben zu wollen. Lord, we just want to serve you Herr, with all our hearts. Wir wollen dir dienen we want to walk in humility. In Demut wandeln. We want to love mercy. Wir wollen Barmherzigkeit lieben. And love justice. Und Gerechtigkeit. As your word says. So wie dein Wort es sagt. Thank you, Lord, tonight. Danke, Herr, heute Abend. Thank you for being the focus of our life. Danke, Herr, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist. We love you. Wir lieben dich, Herr.